Ich will Frieden, verdammt nochmal, ist das so schwer? Warum wirkt diese Vision heute so blass und so leer? Ich hasse es so sehr, Realität zu realisieren. Muss als Reporter an Seelensanität agieren. Brutalitäten markieren die sogenannte Moderne. Selbst die Charter der UN, welch verbrannte Erde. Frieden entfernen und da, wo es zu kämpfen lohnt. Herrscht Apathie, solange Bequemlichkeit und Kenntnis drohen. Klassengesellschaft, nur leider ohne Klassenkampf. Rassismus, selbst bei Linken, na ich hasse es, Mann. Parteien kanalisieren, erstecken im Keim. Widerstand, die Medien ignorieren, bitte necken sie. Autoritäre Wichser werden gewählt, entscherben das Bild. Von mündigen Menschen neue Sklaven werden gedrillt. Leben, sterben, mal still, sogar schon bei uns. Danke dafür, ich verpack euren Wahnsinn in Kunst. Ich will wahres Kosten, schmecken, schlucken, verdauen. Wo ist die wahre Liebe? Ich will hingucken und staunen. Dort müssen Waffen schweigen, denn sie passen nicht zum Leben. Haben schon zu lange die Richtung und den Ton angegeben. Wir haben die Segel falsch gesetzt, doch geben's nicht zu. Gehört zu denen, die es sehen, deshalb gebe ich nicht rum. Spür den Wind und die Gefahr, das Boot droht zu kentern. Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern? Wir haben die Segel falsch gesetzt, doch geben's nicht zu. Gehört zu denen, die es sehen, deshalb gebe ich nicht rum. Spür den Wind und die Gefahr, das Boot droht zu kentern. Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern? Wenn Politik blind ist, auf einem Auge zumindest, dann ist Wut die Folge und wütend, ich geb's so, ich bin es. Denn die Arroganz der Macht schlägt mir täglich ins Gesicht. Und Milliarden anderen auch, denen mit Tränen im Gesicht. Das ist Leben nicht, mit wenig Sicht, ständig Gegenlicht. Vertrau nur der Stimme, die aus deiner Seele spricht. Was bedeutet Glück bei uns, wie willst du damit glücklich sein? Die meisten hier sind froh, anscheinend nicht verrückt zu sein. Eine Welt wie eine Klapse, voll Antidepressiva. Die Waffe auf die Stirn gepresst, das hier ist ein Krieg, ja. Verdammt, wo ist der Wunsch nur hin? Nach einem erfüllten Leben, im Frieden und einem Sinn. Dunkle Wolken am Horizont, weil Bomben explodieren. Während die Truppen marschieren, die Menschen leben aus Radieren. Ich kann's nicht lassen, es nicht zu fassen, das System. Für diese Art Zivilisation muss ich mich schämen. All die Tränen und Verzweiflung, all die Armut und Gewalt. Eure Normalität rollt wie Gefahrengut auf Asphalt. Die Dunkelheit unserer Tage reizt zur Resignation. Doch der Wunsch nach Frieden ist die größte Motivation. Ich will wahres Kosten, schmecken, schlucken, verdauen. Wo ist die wahre Liebe? Ich will hingucken und staunen. Dort müssen Waffen schweigen, denn sie passen nicht zum Leben. Haben schon zu lange die Richtung und den Ton angegeben. Wir haben die Segel falsch gesetzt, doch geben's nicht zu. Gehört zu denen, die es sehen, deshalb gebe ich nicht rum. Spür den Wind und die Gefahr, das Boot droht zu kentern. Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern? Wir haben die Segel falsch gesetzt, doch geben's nicht zu. Gehört zu denen, die es sehen, deshalb gebe ich nicht rum. Spür den Wind und die Gefahr, das Boot droht zu kentern. Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern? Verlorene Horizonte, verkehrte Werte. Die neuen heißen Macht, Öl, Stärke und Härte. Verlorene Vision, verlorene Kinder. Es dauert ein Weilchen, doch irgendwann sind sie dahinter. Dann ist alles zu tun und weniger zu hoffen. Weil ich mein Geist erschärf, haben sie mein Nerv getroffen. Sind sein Herz und Verstand, versuch aufzuklären. Mich laut zu werden, Zeit zum Aufbegehren. Zeit den Lauf zu lernen, von Kugeln aus Blei. Die Menschen töten erweis und sie jubeln dabei. Hast du jemals geträumt von einem Mord ohne Gewehre? Wo die Luft dich mit Frieden füllt, anstatt mit Leere. Und was wäre, wenn Kinder im Land ihre Träume spielen? Menschen auf ihr Potenzial ab, anstatt auf sich zu zählen. Doch so gehen Panzer auf Reisen in einer Welt voller Lärm. Gestank, Gier voller Fehler, eins ist toll, wir können lernen. Ich will wahres Kosten, schmecken, schlucken, verdauen. Wo ist die wahre Liebe? Ich will hingucken und staunen. Doch müssen Waffen schweigen, denn sie passen nicht zum Leben. Haben schon zu lange die Richtung und den Ton angegeben. Wir haben die Segel falsch gesetzt, doch geben's nicht zu. Gehört zu denen, die es sehen, deshalb gebe ich nicht rum. Spür den Wind und die Gefahr, das Boot droht zu kentern. Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern? Wir haben die Segel falsch gesetzt, doch geben's nicht zu. Gehört zu denen, die es sehen, deshalb gebe ich nicht rum. Spür den Wind und die Gefahr, das Boot droht zu kentern. Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern? Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern? Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern? Was spricht dagegen, das Boot zu nur zu ändern?